Die Kinder des Hauses. Entwürfe. Vierter Akt. Letztes Cenar. Madelon. Narbonne und Madelon. Er ermordet sie. Die Kinder des Hauses erkannt und zurückkommend. Zur Ausführung aus früheren Entwürfen. Madelon hat die Zigeunerin gesehen und für dieselbe erkannt, der sie die Kinder übergeben. Angst und Freude bestürmen sie. Noch weiß sie nicht, dass die Kinder sich gefunden. Madelon hat diese erblickt, als man sie hinbrachte, und kommt voll Schrecken zu Narbonne, der auf seinem Zimmer ist und mit Erstaunen wahrnimmt, dass jemand darin gewesen, obgleich er es selbst verschlossen. Madelon entdeckt ihm, dass sie die Zigeunerin für dieselbe erkannt, die sie längst gesucht, dass sie ihr Kundschaft von den narbonischen Kindern geben müsse und so fort. Madelon hat Gewissensbisse, und wie sich die Herkunft Sainte-Foy entdeckt, so ergreift sie dieses Evenement mit Heftigkeit, um dem Kinde das Seinige zu restituieren. Szene mit Narbonne deswegen. Sie will, er soll ihn an Kindesstatt annehmen und zu seinem Erben einsetzen. Dies erscheint ihr wie ein himmlischer Ausweg. Narbonne ist in großer Verlegenheit. Er muss alles versprechen und ist entschlossen, nichts zu halten. In der großen Extremität verfällt er darauf, die Madelon aus der Welt zu schaffen. Die Kinder sind unterdessen erkannt, die ganze Stadt weiß es, man führt sie im Triumph zu Narbonne. Kluges Betragen des Letzteren, in dessen Busen Wut und Verzweiflung toben. Er muß die Kinder anerkennen, sie sind aber großmütig und bestehen darauf, daß er im Besitze, sie selbst aber seine Erben bleiben. Es scheint einen heitern Ausgang zu nehmen. Madelons Tod kann als Selbstmord erscheinen. Fünfter Akt. Letztes Cenar. Narbonne auf seinem Zimmer findet die Spuren des Mörders. Ponti meldet triumphierend den gefundenen Schmuck. Narbonne sucht umsonst zu entfliehen. Narbonne und der Mörder konfrontiert. Madelons und sein Liebesverständnis entdeckt sich. Narbonne macht einen vergeblichen Versuch, sich zu töten. Er wird ganz entlarvt und dem Gericht übergeben. Adelaide, Sainte-Foy und Victoire machen den Schluss. Zur Ausführung aus früheren Entwürfen. Narbonne befruchtet das Schicksal, dass es sich von der schrecklichen Entdeckung seines Frevels entbindet. In dem prägnanten Moment, wo die nötigen Requisiten parat liegen, gibt er selbst den Impuls, dass sie sich zu der Entdeckung in Bewegung setzen. Seine Sicherheit führt ihn zum Fall. Aber sein Ruf ist so fest gegründet, dass selbst die Nemesis daran zu scheitern scheint. Die Kinder sind gefunden, seine Vertraute ist von seiner Hand ermordet, er selbst ist mit blutigem Messer gefunden, und noch fällt es keiner Seele ein, ihn zu beargwohnen. Die Kinder verehren ihn, er soll sogar im Besitz ihres Erbteils bleiben. Bis sich durch das nämliche verhängnisvolle Triebwerk, welches er anregte, die ganze Wahrheit entfaltet und er sein furchtbares Los zieht. Dass das einmal in Lauf gekommene Triebwerk wider seinen Willen, und wenn er es gern wieder aufhalten möchte, fortgeht, ist von tragischem Effekt. Er selbst holt sich das Haupt der Gorgone herauf. Der Schmuck, den er vermißt und suchen läßt, ist gleichsam ein abgeschossener Pfeil, der die vorigen Pfeile findet. Er sucht seinen Schmuck und findet etwas, das er nicht sucht, eins nach dem andern. Endlich findet er auch den Schmuck, aber zu seinem Verderben. Es ist von tragischer Kraft, dass etwas Furchtbares, was man nicht erwartet, etwas noch viel Schlimmeres, als was man weiß, noch zurück ist und ans Licht kommt. Der Raub der Kinder und die Usurpation ihres Erbteils ist das bekannte Unrecht. Es ist der Stoff der Handlung. Es scheint, dass dies alles ist, und Madelon hat an diesem Verbrechen schwer genug zu tragen, aber ein noch fürchterlicheres Faktum, um welches selbst Madelon nicht weiß, liegt im Hinterhalt, und dieses, durch die Schmuckuntersuchung an den Tag gebracht, dient zur Enthüllung aller übrigen. Dieses noch fürchterlichere, welches nicht eigentlich erwartet wird, wird dadurch angekündigt, dass, wenn doch schon alles aufgelöst ist, der Schmuck noch immer fehlt. Der Mörder kennt eine geheime Tür zu Narbons Zimmer. Er ist auf diesem Weg heimlich hereingekommen, hat den Schmuck liegen sehen und ist mit demselben davongegangen. Dem Narbonne ließ er ein paar Zeilen zurück, wo er ihm anzeigt, dass er nun in die weite Welt ginge, denn er müsse einer Mordtat wegen fliehen. Auf dieser Flucht wird er angehalten, welches wieder eine Folge der Polizeigeschäftigkeit ist.